Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Lebensmittel. Ich möchte mich mit euch unterhalten rund um das Thema Lebensmittel. Was ist euch mit oder wegen Lebensmittel schon alles passiert? Hattet ihr vielleicht mal eine schlimme Lebensmittelvergiftung? Ist euch mal eine Geräte im Hals stecken geblieben? Seid ihr süchtig nach bestimmten Lebensmitteln? Seid ihr vielleicht in einer bestimmten Form oder ganz aggressiv allergisch gegen bestimmte Lebensmittel? Oder mögt ihr Dinge essen, die andere pervers finden? Vielleicht so ganz seltsame Kombinationen von essbaren Dingen? Oder benutzt ihr auch Lebensmittel für Sexspielchen? 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer. 0800 5678 110. Und wenn ihr uns faxt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Und jetzt bitte ich mal, bevor ich anfange, einen Mitarbeiter aus der Regie zu mir ins Studio, weil nämlich hier ein Scheinwerfer ausgefallen ist und vielleicht kann man da noch etwas regeln. Das ist ja alles ein bisschen improvisiert bei uns. Der oben rechts ist ausgefallen, das heißt, du musst mal irgendwo drücken auf die oberen Knöpfe, ganz oben. Einfach nur, nee, das wieder zurück. Das auch nicht. Ah! Wunderbar! Jetzt ist es richtig so, wie es sein muss. Und ich begrüße ganz herzlich die, war ein bisschen irritiert gerade, die Jenny. Und Jenny ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jenny. Ja, also ich war am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt meiner Mutter in Düsseldorf. Und da haben wir uns dann Bratwürstchen geholt. Ja. Ja, und so Thüringer Art waren das. Ja, und ich beiß dann da so rein, weil ich hatte Hunger, ne? Mhm. Und ja, auf einmal merke ich, da ist irgendwas Hartes drin. Mhm. Also ich dachte, das wäre so Knorpel. Mhm. Und deswegen habe ich das dann auch wieder rausgespuckt und wollte das eventuell meinem Hund geben. Mhm. Ja, dann gucke ich so und denke so, das ist ja lecker. So richtig schön so Plastikröhrchen drin gewesen. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht zum Darmausspülen benutzt haben oder so. Wie ein Plastikröhrchen. Sehr ekelhaft. Also. Wie groß war das Plastikröhrchen? So groß wie ein Kugelschreiber? Ja, also ich habe ja, glaube ich, auch, also ich habe davon ein Stück abgebissen, das waren dann so 2 Zentimeter, also steckte der Rest noch in der Wurst. Ich weiß nicht, wie lang das ganz genau war, aber es war schon sehr ekelhaft. Also so vom Durchmesser, meine ich, war es? Ja, Durchmesser war, glaube ich, schon so wie so ein Kugelschreiber. Was, durchsichtig auch? Ja, durchsichtig, so wie durchsichtig. So ein Strohhalm. Wer weiß, was das war, vielleicht irgendwie der Rest eines Darmeinlaufes, ja, zum Beispiel. Ja, ne? Irgend sowas, ja. Hast du dich denn beschwert direkt bei dem Würstchenverkäufer? Meine Mutter ist direkt zum Ordnungsamt, da ist nämlich immer so ein Stand. Ah ja. Und da ist ein Stand vom Ordnungsamt auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Ah ja. Ja, und hat das dann da hingebracht und die meinten dann halt, sie sollte das dann einfrieren und am nächsten Tag dann zum Veterinäramt bringen. Mhm. Ja, das hat sie auch gemacht, dann haben sie Protokoll aufgenommen und so. Mhm. Ja. Aber noch nichts gehört? Nee, wie, noch nicht. Wie geht denn sowas dann aus? Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr ordentlich und sehr tapfer, dass ihr das alles macht, dass ihr euch beschwert habt, dass ihr die Sache dann eingefroren habt und dann und so weiter alles in die Wege geleitet habt. Wie geht das aus? Ja, das wüsste ich auch gern. Also ich weiß es auch nicht. Kriegst du wenigstens umsonst ein neues Würstchen irgendwann? Also ehrlich gesagt ist mir der Appetit auf Würstchen vergangen und auch auf Fleisch und sowas, weil ja. Irgendwie schon ziemlich ekelhaft. Auf jeden Fall werden die euch ja benachrichtigen, ne? Was daraus kommt, hoffe ich mal. Ja, das denke ich schon. Ja. Also ich weiß es zwar nicht ganz genau, meine Mutter war ja da. Und ja, wenn du magst, kannst du auch mal mit ihr sprechen. Nee, die Geschichte ist ja nur erzählt. Ich assoziiere gerade eine andere Geschichte dazu. Mhm. Ich hatte mal eine Nachbarin früher. Die ja, das war wirklich so. Die hat sich eine geräucherte Bratwurst gekauft beim Metzger. Und sie schon beißt in diese Bratwurst rein oder schneidet sie auf. Und was findet sie in dieser geräucherten Bratwurst? Eine Mullbinde. Bah. Ist das nicht eklig? Das ist sehr eklig. Das ist eklig. Nie wieder kaufte sie dort, wo sie diese geräucherte Bratwurst gekauft hat. das würde ich auch nicht tun. Also, wer weiß, was alles noch so in diesen Würsten ist, die wir da essen, was die aber durchgedreht haben, ne? Was wir ja gar nicht schmecken können. Also, ein unappetitlicher Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Ja. Ne? Wobei der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf sicher sonst sehr schön ist. Wir wollen ihn nicht mies machen. Ne? Ja, das eigentlich nicht, aber also bäh. Danke für deinen Anruf und trotzdem guten Appetit für all das, was du jetzt Weihnachten verzehren wirst. Ja, und liebe Grüße noch von meiner Mutter und auch an dein Team, also alle sehr nett. Und vielen Glück für dein Weihnachten. Ich danke dir sehr herzlich und auch Grüße an die Mutti von mir. Ja, gut. Wiederhören, Jenny. Tschüss. Ciao. Also, unser Thema heute Nacht heißt Lebensmittel. Ich möchte mich mit euch über Lebensmittel unterhalten. Jetzt bitte ich meine Regie mal, die Jenny wegzudrücken, weil ich das nicht herauskriege aus dem Computer. Was alles ist euch mit Lebensmitteln schon widerfahren? Seid ihr vielleicht süchtig auf bestimmte Lebensmittel? Habt ihr eine besondere Allergie gegen Lebensmittel? Esst ihr Sachen, die eigentlich eklig sind, die wir so als normale Menschen eklig finden würden, wenn man das so sieht, wenn ihr das esst? Oder habt ihr besondere Vorlieben auch im Bereich Sexualität und Lebensmittel? Wir hatten ja mal den Fall von zwei Frauen, von zwei sehr netten Frauen, die sich immer mit Mehl eingeschmiert haben, ne, bevor sie dann sehr zärtlich und innig miteinander wurden. Betty ist da. Betty ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Betty. Also ich bin süchtig nach Knoblauch. Wie gut, dass wir nur telefonieren. Ja, also ich liebe Knoblauch. Ich kann da jetzt ein Beispiel nennen. Also meine Freundin ist ungefähr genauso drauf wie ich. Ich könnte immer laufen gehen, wenn Leute nach Knoblauch stinken, sag ich dann. Das stinkt mir. Also wenn ich jemanden rieche, der nach Knoblauch stinkt, wie du das sagst, bekomme ich jetzt richtig Appetit auf Knoblauch. Ist das nicht gut? Also dein Freund ist auch so drauf? Nee, mein Freund ist ja so eine Freundin von mir. Freundin. Also dann setzen wir uns in die Küche und machen Nudelsalat. Mhm. Und in den Nudelsalat kommen wirklich ungelogen 15 Knoblauchzehen rein. 15? Ja. Also 10 plus 5? Richtig. 15 Knoblauchzehen? Ja. Das ist doch vollkommen pervers. Nein, das ist... Ihr verbrennt doch von innen. Nee, also... Und ihr stinkt doch 100 Meter gegen den Wind. Ja, das ist das Problem. Um nicht zu sagen 1000 Meter gegen den Wind. Ja, das ist wirklich ein Problem. Also welcher Mann will dich denn noch küssen? Ja, das ist halt... Also mein Freund mag zwar auch Knoblauch, also in gewissen Mengen halt, also eine Zehe oder zwei Zehen oder so. Ja. Aber er sagt noch, geh weg, schlaf nicht bei mir im Bett und... Wie oft kommt das denn vor, dass du dir da so viel reinziehst von dem Zeug? Ja, nicht, also das sind halt Ausnahmesituationen. Wenn wir wissen, okay, heute kommen unsere Freunde nicht, heute können wir mal auf den Putz schauen und ordentlich. So sind die jungen Leute. Früher haute man so mit diversen Rauchsachen auf den Putz oder mit Bier und Wein. Die jungen Leute hauen heute mit Knoblauch auf den Putz. Ja, also. Und Nudeln. Es soll ja auch gesund sein, Knoblauch. Absolut. Absolut, ich glaube, es ist super gesund sogar. Es tötet die bösen freien Radikalen und macht vital und soll sexuell auch sehr stimulierend sein. Merkst du da was von? Nö, das nicht so. Nee. Also, ist normal. Ist normal. Vielleicht ist das gar nicht mehr bei dir zu steigern, dass der Knoblauch da gar nicht so ausrechnen kann. Ja, es kann sein. Es ist auch so, wenn ich, was weiß ich, in ein Restaurant gehe und mir dann Nudeln bestelle, normale Nudeln Bolognese, dann müsste da immer, sag ich immer, mit extra viel Knoblauch. Aber das reicht dir wahrscheinlich dann gar nicht aus, ne? Wenn die extra viel drauf tun. Ja, manchmal merke ich dann auch gar nicht, dass da Knoblauch drin ist. Und weißt du, manchmal sag mal, ist da Knoblauch drin? Also, ja, sicher. Aber irgendwie... Ich muss ja sagen, Betty, dass ich eigentlich den Knoblauch an sich auch gerne esse. Mhm. Aber ich esse ihn äußerst selten aus Rücksicht auf meine Umwelt. Da ich das so eklig finde, wenn jemand nach Knoblauch stinkt, denke ich, die anderen finden das auch unangenehm. Und wenn ich irgendwie mit Leuten zu tun habe, esse ich keinen Knoblauch deshalb. Ja, ich kann das so schlecht nachvollziehen, dass man das eklig findet, wenn jemand nach Knoblauch riecht. Mhm. Weil ich meine, ich rieche das erstens mal nicht so sehr und zweitens, wenn ich das rieche, bekomme ich echt Appetit auf Knoblauch. Also dann kann ich mir das so vorstellen, dass ihr beiden Süßen, deine Freundin und du, ab und zu mal so eine richtige Nudel-Knoblauch-Session macht. Ne? Genau. So vielleicht so zweimal im Monat oder, oder so in der Kante. Ja. Aber ansonsten ist die Zeit dann relativ knoblauchfrei oder normal. Ja, also es gibt ja diese Gratins so von Maggi oder so, diese Nudelgratins. Mhm. Und dann tue ich da auch immer extra noch, was weiß ich, drei Knoblauchzehen rein. Also wenn mein Freund mit ist, tue ich dann extra nur drei rein. Ja. Und wie bist du denn auf diesen Tick gekommen? Ich glaube, das hing mit meiner Freundin. Also ich kenne die schon seit zig Jahren und dann waren wir 15 oder so und dachte, lass mir was Leckeres kochen nach der Schule. Mhm. Und dann lass mal Nudelsalat machen. Und dann erstes Mal wirklich allein Nudelsalat gemacht und dann, wir können da ja Knoblauch reintun. Und dann erstmal nur 5 und das hat sich dann immer wieder gesteigert, bis es am Ende dann 15, 10 waren. Aber ist das schon eine komische Zahl, ne? Dass es nur gerade 15 sind. Ist jetzt das Limit erreicht oder könnten es vielleicht auch mal 18 sein, oder? Ja, von mir aus schon. Also, was hat denn deine Mutter, oder was sagt deine Mutter dazu? Also die findet das auch abartig. Die findet abartig. Wohnst du noch zu Hause im Moment? Ja. Das heißt, die muss das dann ja, die Familie muss das ja auch ertragen. Ja, ne? Also wenn meine Mutter manchmal in mein Zimmer kommt, wenn ich abends vorher Knoblauch gegessen habe, die morgens reinkommt, boah, hier stinkt es. Da wird man ohnmächtig. Ja. Wenn man dann Feuerzeug anmacht, explodiert das Zimmer, ne? Ja, so ungefähr. Also Betty ist die, die nach Knoblauch süchtig fast ist. Ne? Also kann man ihn nicht richtig süchtig, aber die ist gerne mal mit Knoblauch übertreibt. Mhm, genau. Ne? Woher kommst du, aus welcher Stadt? In der Nähe von Bonn. In der Nähe von Bonn. Mhm. Jetzt weiß ich also, wenn ich in Bonn spazieren gehe und es stinkt irgendwo tierisch nach Knoblauch. Betty ist nicht weit. Genau. Ne, so ist es. Grüß mal deine Freundin von mir. Ja, danke. Und mach weiter so. Alles Gute, danke. Tschüss. Tschüss. Thema Lebensmittel. Theo, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Theo. Zum Thema, du, jetzt. Ja, es geht um Folgendes. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin im Sommer letztes Jahr operiert worden, weil ich einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte und der hat ein bisschen ausgestrahlt. Mhm. Da hat man mir fast den ganzen Magen weggenommen, die Bauchspeicheldrüse weggenommen und hat dann den Zwölffingerdarm auch noch weggenommen und hat da so knapp 9,5 Stunden dran rumoperiert. Mhm. Da muss ja alles auch wieder zusammengenäht werden und so weiter und so fort. Ja. Das Problem ist heute, dass ich halt dadurch, dass keine Bauchspeicheldrüse da ist, erstens Diabetiker bin, muss also, wenn ich Lebensmittel esse, dementsprechend berechnen, wie viel Insulin ich spritzen muss. Mhm. Jetzt stellt allerdings die Bauchspeicheldrüse ja nicht nur Insulin her, sondern die gesamten Fermente, die du brauchst, um die Nahrung überhaupt zu verdauen. Mhm. Sonst ist das ja ein glatter Durchmarsch, was du oben reinsteckst, geht ja gleich unten wieder raus. Enzyme. Ja. Ja, und diese Enzyme werden aus Bauchspeicheldrüsen von Schweinen gewonnen. Aha. Und jetzt musst du, oder muss ich, wenn ich Lebensmittel zu mir nehme, immer genau abchecken, was esse ich, wie viel esse ich und was esse ich an Enzymen dazu und was spritze ich an Insulin dazu. Das ist ja sehr aufwendig. Du musst ja eine richtige Rechenarbeit leisten, bevor du dann mal eine Scheibe Brot isst mit Käse oder so. Naja, ist richtig. Dazu kommt, du hast eigentlich immer Kohldampf, weil irgendwo ja kein Sättigungsgefühl da ist. Wie kommt das, dass du kein Sättigungsgefühl hast? Ja, es ist ja kein richtiger Magen da. Das liegt daran, dass der große Teil des Magens schon weggenommen ist. Richtig. Also ein Restteil des Magens ist noch da, ne? Ja, ein ganz bisschen noch da. So wie knappes Viertel. Da kann ich mir auch vorstellen, dass du auch nur in kleinen Mengen essen darfst, ne? Und dich nicht so richtig. Ja, man, ja, man, ja, eben. Einen dicken Teller voll kannst du gar nicht essen. Nee, ist. Mhm. Also der Essgenuss ist eigentlich nicht da. Mhm. Wenn ich jetzt wir gingen zusammen essen, dass ich sagen würde, ah, jetzt bin ich schön satt oder irgendwas. Mhm. Ist einfach nicht. Kannst du denn rein theoretisch alles essen, wenn du es richtig berechnest, oder musst du auch auf Dinge verzichten? Ich kann so ziemlich alles essen. Ich muss auf Dinge verzichten, wenn sie zu hoch zuckerhaltig sind, weil sonst der Zuckerspiegel im Blut dann natürlich zu hoch geht, da kommt das Insulin nicht gegen an. Ah ja. Wie ist es denn, wenn man beispielsweise, du hast jetzt Lust auf eine Pizza, möchtest gerne, du kannst wahrscheinlich eine ganze Pizza essen, so wie gesunde Leute, aber vielleicht eine viele Viertelpizza. Gibt ja auch kleine. Es gibt ja kleine Pizza, genau. Pizzen, genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht das dann mit der Berechnung? Hast du so eine Tabelle, wo du dir das ausrechnest, wie viele Enzyme du nehmen musst und wie du die Medikamente zusammenstellst? Das lernt man. Da gibt es Kohorte für Bad Oeynhausen, Bad Driburg in der Diabetesklinik, die haben da Berechnungen, das klappt so halbwegs. Mhm. Das klappt natürlich nicht so gut, als wenn die Natur das selbst steuert. Natürlich. Wenn du mal was falsch machst, wenn du dich verrechnest und eine Enzympille weniger nimmst oder eine zu viel, was passiert dann? Durchfall ohne Ende. Mhm. Du kannst das zum Beispiel merken, wenn du auch mal zu fett isst, darf ich das mal so hart ausdrücken, dann kommt das Fett genauso unten wieder raus. Wenn ich mir zum Beispiel mal Heißhunger auf einer Tafel Schokolade entwickle, was passiert natürlich? Du hast ja auch Gelüste. Ne? Ja. Und was schlimm dabei ist, was mich am meisten stört, ich habe so in der Zeit, wo ich krank bin, mein Gewicht genau halbiert. Das heißt, wie schwer warst du vorher und jetzt? Ich hatte mal, ich bin 1,86 groß und hatte mal 110. Mhm. Und jetzt habe ich was habe ich heute? 57. Naja, das ist schon wenig, ja. Das ist wirklich wenig. Bezieht sich eigentlich diese Ausrechnerei und die Vergabe oder die Einnahme von Enzymen auch auf Getränke? Musst du dann auch diese Sachen einnehmen? Soweit sie zuckerhaltig sind, ja. Ja. Das bedeutet, nach dieser schweren Krankheit, die du hattest, dass so deine Einstellung zu Lebensmitteln, zu Genussmitteln, zum Essen, sich radikal verändert hat. Radikal. Und du immer bewusst und hochgradig bewusst damit umgehen musst. Ne? Ja. Du kannst nicht einfach mal so wie wir mal, man geht zum Kühlschrank, nascht ein bisschen mal was und ist wieder gut. Oder? Man isst nur mal eine Praline oder so, geht alles nicht. Ne? Nein, zumal ich dann noch aus dem Gastronomieberuf komme. Ach, was machst du? Ich habe, jetzt bin ich Rentner. Ich habe gelernt... Ich sag bloß nicht Koch. Ja, Küchenmeister. Ja, und Konditor. Ja, das ist natürlich wirklich ganz hart. Ja, und habe dann noch weitergemacht bis zum Hotel- und Gaststättenkaufmann. Natürlich hat man sowas. Das ist eine ganz große Reduzierung der Lebensqualität. Ne? Absolute. Mhm. Zumal du kriegst auch keine Kraft in den Körper. Mhm. Ich nenne dir ein blödes Beispiel. Wenn ich pinkeln muss, sitze ich manchmal bis zum geht nicht mehr im Sessel, um mich dann aufzuraffen, um ins Bad zu kommen. Ach, weil dir das weil so die Kraft nicht kommt. Daher bist du auch schon Frührentner. Ja. Und hast du wenig Kraft, dass du eigentlich kaum was machen kannst und bist auch viel zu Hause? Ich habe einen Radius von 100 Meter um meine Wohnung. Ja. Und einen Schwerbehindertenausweis über 90%. Was natürlich dabei dann auch psychisch noch total unglücklich macht. Ne? Das heißt, es kommt auch noch eine Vereinsamung dazu. Hast du eine Frau verheiratet? Ja, nein. Ich hatte mal einen Freund und der hat sich mit dem größten Teil des Freundeskreises verabschiedet. Die können alle, das ist mir so aufgefallen, eine Zeit lang mit der Krankheit eines Menschen umgehen. Dann suchen sie einen Grund, um sich zu verabschieden. Glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es ihnen dann zu lästig ist oder zu nervig oder weiß ich was. Ja. Dennoch, Theo, das ist alles sehr, sehr anstrengend, was du gerade geschildert hast. Aber nimmt man das nicht dann doch vielleicht in Kauf, wenn man spürt, das ist eigentlich meine Lebensrettung, sonst wäre ich gestorben? Ja, richtig. Ne? Richtig, ich nehme zum Beispiel auch noch dabei im Kauf, dass ich noch ein betäubungsmittelpflichtiges Schmerzsyndrom dabei habe. Denn die ganze Krankheit hat natürlich im Körper ordentliche Schmerzen erzeugt. Ich hatte die Hoffnung, sie wären weg. Die Ärzte haben mir damals gesagt, 50-50. Also ein schwerkranker Mann bist du. Ja, leider. Muss ich sagen. Und im Moment ist der Krebs im Griff, das heißt, er ist weg. Der ist weg, ja. Und das dauert natürlich ein paar Jahre, bis man sagen kann, es ist wirklich endgültig geschafft. Ne? Richtig. Das wünsche ich dir von Herzen, nachdem du jetzt schon so viel mitgemacht hast, dass es nicht wieder ausbricht an irgendeiner Stelle. Ich hoffe es auch. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Tschüss, Theo. Tschüss. Unser Thema Lebensmittel. Telefonnummer 0800-5678-111. Faxnummer 0800-5678-110. Nochmal die Bitte, wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Ich bin verbunden mit Stefan und Stefan ist 34 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Stefan. Was möchtest du mir erzählen zum Thema Lebensmittel? Bei mir ist das Problem, dass ich ein Jahr, nachdem ich ausgelernt habe, zum Kochen eine Lebensmittelallergie bekommen habe. Eine Lebensmittelallergie, was heißt das genau? Das heißt folgendermaßen, ich darf Obst und Gemüse mit hoher Säurekonzentration nicht mehr zu mir nehmen. Obst und Gemüse? Ja, dann bekomme ich einen Ausschlag am ganzen Körper und einen enormen Juckreiz. Wie sieht der Ausschlag aus? Rote Flecken am ganzen Körper. Hat das zur Folge gehabt, dass du deinen Beruf nicht mehr ausüben hast können? Ja, das ist dann, also anfänglich habe ich dann noch mit dem Arzt besprochen gehabt, Tabletten zu nehmen, so Antiallergika. Wobei es dann auch immer so ein bisschen im Griff hatte, die ganze Krankheit. Nur hinterher sind mir die Tabletten so auf den Magen gegangen, dass ich dann den Rat bekommen habe, als Koch nicht mehr zu arbeiten. Das heißt, heute arbeitest du nicht mehr als Koch. Was machst du für einen Beruf? Im Moment bin ich arbeitslos. Ich war noch zwischenzeitlich LKW-Fahrer. Also in eine ganz andere Branche dann übergewechselt. Dann, ja, da habe ich die Bandscheibe noch kaputt gekriegt. Und jetzt stehe ich wieder vor einer Umschulung. Du sagtest gerade, dass die Allergie ausgelöst wird durch Obst und Gemüse, durch die Säure in Obst und Gemüse. Ja. kann man denn, ich frage es mal ganz blöd, kann man, wenn man Koch ist, kann man nicht darauf verzichten? Also du musst doch kein Obst essen, wenn du Koch bist. Und das Gemüse muss man da auch nicht ständig probieren, oder? Stimmt, einerseits ja, aber andererseits wirst du immer wieder mit diesen Lebensmitteln konfrontiert. Es gibt also nicht die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, ich mache jetzt nur meinen Fleischposten oder ich mache nur meine Beilagen, wie Pommes, Kartoffeln, Reis. Wie viel genügt dir denn schon, damit die Allergie sich auslöst? Also wenn du jetzt ein Rosenkohlknöllchen gegessen hast, wäre es dann schon passiert oder musst du eine bestimmte Menge zu dir nehmen? Nee, also Rosenkohl kann ich essen, aber Tomaten zum Beispiel, wenn ich eine Tomate esse, dann ist schon aus. Mhm. Also, es hat dann doch die Arbeit so eingeschränkt, dass es definitiv dann irgendwann nicht mehr ging. Ja, es ging absolut. Wie seltsam, dass es ausgebrochen ist, nachdem du ausgelernt hattest, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was der Auslöser dazu war. Das ist ja immer die Frage bei Allergien. Warum kommt eine Allergie zu einem bestimmten Zeitpunkt? Vorher hattest du gar nichts damit zu tun. Gar nichts, überhaupt nicht. Ich konnte alles essen, ich habe alles vertragen können vorher. Mhm. Und dann, wo das ausgebrochen ist, habe ich zig Allergieteste gemacht. Ich bin untersucht worden, mein Blut ist untersucht worden, ob da irgendwelche Bestandteile drin sind, die diese Krankheit auslösen. Die meisten Allergien können ja gar nicht richtig behandelt werden. Ne? Da muss man sich arrangieren mit und mit leben. Ja. Wie ist es denn heute? Ist es immer noch so krass, wenn du Obst und Gemüse isst, oder hat es sich ein bisschen gebessert? Nein, also mittlerweile weiß ich ja, welche Obst- und Gemüsesorten ich essen darf, welche nicht. Und die ich essen darf, die nehme ich natürlich gerne zu mir. Mhm. Das heißt, aber du kannst dich jetzt so in deinem jetzigen, in dem Normalleben, hast du dich damit mit zurechtgefunden? Ja, also ich verspüre auch wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also mir macht das nichts aus, wenn ich jetzt einen Erdbeeren essen sehe. Oder? Ja. Also die Erdbeere wäre nicht möglich bei dir. Erdbeeren sind absolut nicht möglich. Also ein Koch, ein ehemaliger Koch mit einer Lebensmittelallergie ist natürlich eine tragische Verkettung oder Verknüpfung. Das geht nicht. Und das hat Steffen erzählt, dass er aus dem Job wieder raus musste. Danke für deinen Anruf, Stefan. Bitte. Alles Gute, tschüss. Ja, aber tschüss. Jens ist da. Jens ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jens. Hallo. Ja. Ja. Lebensmittel. Ja, Lebensmittel. Du und Lebensmittel. Ja, genau. Und zwar... Naja, ich bin erstmal ein bisschen aufgeregt, also... Macht gar nichts. Gut. Also mein Thema ist, also ich bin auch vom Beruf Koch. Mhm. Und vor so, ja, ich sag mal, vor 5 Jahren ungefähr, habe ich in einem Betrieb gearbeitet, der auch, sag ich mal, sehr, sehr die Lebensmittel verfälscht hat. Mhm. Was heißt das genau? Ja, also ich sag mal, dass man aus Rindfleisch Rehbraten zum Beispiel macht. Mhm. Und wie macht man denn aus Rindfleisch Rehbraten? Man schmeckt das doch, wenn das. Ja, das denkt man so. Also man kann das dann mit den entsprechenden Gewürzen doch sehr, sehr, sehr beeinflussen. Und also zum Beispiel hatten wir einmal sogar eine Jägerschaft da. Die haben bei uns ein Wildessen gehabt und die waren also sehr angetan sogar davon, weil die haben gesagt, das Wild würde nicht so sehr so streng nach Wild schmecken. In Wirklichkeit war es Rind, oder was? Ja, natürlich. War das ein Restaurant, wo du gearbeitet hast? Ein Restaurant mit einem großen Saal dabei und also mehr auch so auf, gut. Sag mal, so bis 400 Leute konnten da wohl... Und da wurden die 400 Leute bisweilen richtig beschissen, so hört sich das an. Ja, genau. Ja. Was ist denn noch passiert, außer dass Reh und Rind vertauscht wurde, Rind und Reh? Ja, ich sag mal, aus Rindfleisch wurde sogar Lammbraten gemacht. Dann wurde das dann eben mit sehr viel Knoblauch und Kräuter der Provence dann. Und aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich merke doch, wenn ich Lamm bestelle, wie Lamm schmeckt. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Also, ich kann es mir vorstellen, bei so Geschnetzelten, mit viel Soße, da kann ich mir vielleicht vorstellen, dass man da viel tricksen kann. Aber wenn du so ein ganzes Stück Fleisch auf dem Teller hast, ist es doch eigentlich... Ja, also das habe ich mir auch immer gedacht. Ich ich bin da angefangen. Ich glaube, der Vorredner hat das schon so ein bisschen gesagt, so mit Posten, wie das sich aufgeteilt hat. Und ich habe dann erst so hier kalte Küche gemacht, und dann unter Metier, das ist dann hier so Beilagenposten. Mhm. Und dann musste ich irgendwann mal den Soß hier machen, da wurde das Fleisch dann. Und dann machte ich dann den Kühlschrank auf und da war ich dann also sehr überrascht, dass da also kaum verschiedene Fleischsorten waren. Mhm. und dass da aber nur so verschiedene, also praktische Rinderbraten, der dann vorgegart war, in verschiedenen, ich sag mal, Einlagen war und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wie lange hast du, die Geschmacksrichtungen wurden durch diese Einlagen dann manipuliert? Ja. Wie lange hast du da gearbeitet in diesem Lokalrestaurant? Also da habe ich 2 Jahre gearbeitet. Und da muss ich jetzt aber noch eben dazu sagen, in dem Laden hatte ich 2 Chefs gehabt. Der erste Chef, der wollte das Geld rausziehen und der wollte weg woanders hin, in ein anderes Land und da was neu machen. Und er wollte so wenig wie möglich Geld reinstecken und so viel wie möglich rausziehen. Und danach hat das dann jemand anders übernommen. Und der wusste so ungefähr zwar auch, was da so abgelaufen war, aber der hat das dann 100% anders gemacht. Also ich sag mal, da wurde er dann 200% besser gekocht. Der hat dann so viel Geld reingesteckt und der wusste auch mit Getränken und so wurde da auch Schmuh getrieben und der wusste nicht mehr, was original war und was nicht original war. Der hat zum Beispiel sämtliche Spirituosen einfach weggekippt und alles neu gekauft. Also sag mal, diese Zeit, als noch betrogen wurde, beschissen wurde. Ist nie was aufgefallen, hat nie ein Gast sich mal beschwert und hat gesagt, das schmeckt mir aber nicht gut, das kann doch nicht sein. Doch, also als es dann extrem wurde, denn dann sah der Chef, dass die Zahlen immer besser wurden, weil der Wareneinsatz war ja geringer und die Einnahmen waren ja höher, sag ich mal. Und dann wollte er immer mehr und dann fing er an, ich sag mal, dann Pfifferlinge in Rahm und dann wollte er das mixen mit Stockschwämmchen und dann, die sehen ja ähnlich aus, aber... Und sind viel billiger, ne? Ja, und viel billiger und das wurde dann, aber ist dann aufgefallen oder zur Spargelzeit, dann gab es nicht diesen frischen, ich sag mal, vom Bauern, sondern dann gab es den fertig geschälten Tegarmeter. Dann war das Renommee des Lokals auch bald dahin, ne? Sicherlich. Ja, genau. Aber, wenn du da gearbeitet hast, hast du denn da guten Gewissens arbeiten können? Ist man nicht, das ist ja wirklich Betrug. Der Mann hat sich ja strafbar gemacht. Ja. Warst du nicht in so einem Gewissenskonflikt, den vielleicht sogar anzuzeigen? Doch. Na, also anzuzeigen, also soweit denkt man in dem Moment vielleicht nicht als Arbeitnehmer. Aber ich sag mal, ja, Geld ist, sag ich mal so. Wenn der Umsatz immer besser war, dann kam auch einfach mal eine Küche und hat in jedem Koch mal so 100 oder 200 Mark in die Hand gedrückt. Achso, habt euch so ein bisschen bestechen lassen. Ne? Ja, das, leider. Das war das Krasseste, was da widerfahren ist, was da gemacht wurde an Betrug. Waren das die Geschichten, die du gerade gesagt hast, mit Reh und Rind? Oder? Ja. Das waren die krassesten Sachen? Ja. Ja. Also ich kann mich auch einmal erinnern, da wurde dann sogar, ich sag mal, Kalbsbraten und das war dann in Wirklichkeit also, Schweinebraten und dann sollte das mit Morchelsoße sein und da wurden dann einfach diese chinesischen Pilze da genommen und das war dann also kompletter Betrug eigentlich im Endeffekt. Ja. Also ich bin jetzt demnächst noch vorsichtiger, wenn ich mal Reh bestelle oder so, ob es denn noch wirklich Reh ist. Ja, aber was ich eben noch sagen muss, also das war, ich bin ja schon einige Jährchen Koch und das war wirklich der Ausnahmefall eigentlich im Endeffekt. Und sonst kann man eigentlich ruhigen Gewissens, also habe ich festgestellt, also bestimmt in 7, 8, 9, 10 Läden, weiß ich nicht. Naja, das glaube ich auch. Ja, will ich jetzt. Also. Naja, wir wollen nicht die Branche jetzt schlecht machen. Nein, das sind wirklich schwarze Schafe, aber so ist passiert halt, ne? Und man sollte schon als Gast ein Auge drauf haben, ne? Ja. Auf jeden Fall. Danke, Jens, für deinen Anruf. Alles klar. Mach's gut. Mach weiter so. Tschüss. Ja, tschüss. Stefanie, 17 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Norbert. Hallo Stefanie. Ja, unser Thema ist Lebensmittel. Ja. Und du hast mich angerufen. Genau, also ich habe mir damals Eistee gekauft und... Eistee? Eistee. Ja. Schon als ich den Glas schüttelte, sah er schon sehr merkwürdig aus, also war sehr trübe. Ich habe auch zu der Firma hingeschrieben, habe auch Antwort bekommen, dass es leid tut, dass es wohl an der Lieferung liegen müsste und als Entschädigung bekam ich 6 Gläser Marmelade. 6 Gläser Marmelade, weil der Eistee trüb war. Genau. Hast du denn diesen Eistee auch probiert? Nee, ja, ein bisschen, aber den habe ich weggeschüttet, schmeckt er nicht. Und wieso schicken die dir Marmelade? Ich weiß es nicht, also sie schrieben nur, als Entschädigung schicken wir ihm 6 Gläser Marmelade. Was war denn das für Marmelade? Ja, so verschiedene Sorten. Und da warst du zufrieden mit oder eher nicht? Ich war überrascht, also ich konnte es nicht glauben, als ich das gesehen habe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das irgendein Lebensmittelgroßkonzern ist, die ja, eben auch Marmelade herstellen, und dann hat man gedacht, okay, dann kriegt die Stefanie halt Marmelade. Das kann man ja auch immer gut gebrauchen. Ne? Ja. Vom trüben Eistee zu ein paar Gläsern Marmelade umsonst. Genau. Das ist auch gar nicht so schlecht. Hast du nochmal Eistee danach gekauft? Nee, überhaupt nicht mehr, nein. Jenny und unsere Eistee-Geschichte. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Steffi, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Steffi. Hallo. Leg los zu unserem Thema. Ja, hallo. Ja. Ich bin Steffi, 13 Jahre alt aus Hameln. Ja. Und ich und meine Freundin Claire. Bitte? Müssen husten. Wir haben unsere Schule in der Nähe von Burger King. Das ist in der Nähe von Hameln. Mhm. Und wir, ja, weiß nicht, wir gehen jeden Tag zu Burger King in der Pause und so. Und halt auch danach, nach der Schule. Wie esst ihr in der Pause? Esst ihr euch schon, was esst ihr denn in der Pause? Chicken Wings. Chicken Wings, immer in der Pause? Ja. Chicken Wings ist doch dieses... Ja, du bist aber erkältet, Steffi. Hallo? Hallo? Bist du weg? Dann machen wir weiter mit Jutta. Und Jutta ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jutta. Ich grüße dich. Gott sei Dank mal reingekommen. Ich gucke oft deine Sendung an. Aha, das ist schön. Ich arbeite auch in der Gastronomie, komme nachts nach Hause. Ja. Und da schalte ich immer eins live ein. Ja. Also mir ist Folgendes passiert. Das war in den 80er Jahren. Hatte ich einen Pudel. Mhm. Und für den Pudel habe ich Ochsenschwänze gekauft. Hier Ochsenschwanzknochen. Mhm. Wo man auch Suppe machen kann davon. Ja. Und ich habe die Abend also auf den Balkon gelegt, war im Winter, will die Knochen holen. Auf einmal haben die geleuchtet. Die haben geleuchtet? Ja, ich wusste überhaupt nicht, was da los war. Bin ich zum Veterinäramt gegangen und habe dann die Knochen prüfen lassen. Und da ist Phosphor drin gewesen. Ach. Die lagen draußen im Dunkeln auf dem Balkon und die konnte man, so phosphorisieren, sahen die ja, auch. Ja, genau. Und das, welche das Farbe, so ein Schimmer so haben die? So gelblich schimmernd, wie Phosphor ist. Da kriegt man ja einen leichten Grusel, ne, wenn man das sieht. Genau. Ich dachte, was ist denn hier los? Was liegt mir draußen? Habe ich dann hingegriffen, die Knochen genommen. Ja. Und, drin im Licht hast du ja nicht gesehen, bin ich ins Bad gegangen. Ja. Bei uns sind die ja ohne Fenster. Du hörst ja, ich komme aus Sachsen. Ja. Und da sind die ja ohne Fenster, habe ich die im Bad genommen. Also bei uns gibt es auch Badezimmer ohne Fenster. Ja. Nicht nur bei euch. Und da habe ich hier das gesehen und... Stell dir mal vor, das arme Pudelchen hätte die Knochen gefressen. Dann hätte das Pudelchen geleuchtet nachts. oder sein, was er ausgeschieden hat. Oder das, was er aussieht. Jetzt klär uns doch mal auf, was dahinter steckte. Warum haben die geleuchtet? Also weil warum? Phosphor. Ja, das habe ich verstanden. Aber warum war da Phosphor drin? Hat man das rausbekommen? Weil das haben sie mir nicht erzählt. Sie haben nur gesagt, dass die Knochen mit Phosphor belastet sind. Uiuiui. Hätte das Gesundheitsschäden für den Hund mit sich gebracht? Das weiß ich nicht. Also, ich habe sie weggeschmissen. Ja. Und den Rest habe ich weggeschmissen. Hoffentlich da nichts wieder gekauft oder. Nein, aber stell dir vor, du hättest dafür eine Suppe gekocht. Stell dir mal vor. Ochsenschwanzsuppe. Hätte man ja auch mal. Es war ja nicht nur fürs Pudelchen, ne? Genau. Du hättest es ja auch essen können. Genau, kann man ja essen. Dann wärst du leuchtend nachts durch Sachsen gegangen oder so. Genau. Statt Alkohol hätte ich so geleuchtet. Ich weiß gar nicht, was. Also wie gesundheitsschädigend Phosphor ist. Also gut, gesund wird es bestimmt nicht sein. Ne, gesund bestimmt nicht, auf keinen Fall. Auf was man alles achten muss, ne? Ja, genau. Genau. Hätte ich den auf dem Balkon gehabt und abends reingeholt, hätte ich das gar nicht gesehen, hätte ich gar nicht gemerkt. Ja, wer weiß, was geschehen wäre. Ja, genau. Nur hatte der Pudel aber nichts zu fressen an dem Tag. Ich hatte immer ein bisschen Reserve. Das ging schon, das ist kein Problem. Ja, ja Jutta. Danke für diese kleine Geschichte. Ja, bitte, bitte. Und ich wünsche dir auch alles Gute, Domian. Dankeschön, ich dir auch. Tschüssi. Tschüss. 1:34 und 20 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.35 Uhr und 10 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt Lebensmittel. Ich möchte mich mit euch unterhalten über Lebensmittel, was ihr so mit Lebensmitteln schon alles erfahren oder erlebt habt. Habt ihr vielleicht eine schwere Lebensmittelvergiftung mal gehabt? Oder ist euch die Grete im Hals stecken geblieben, eine Grete? Und ist irgendwas Schlimmes daraus geschehen? Habt ihr besondere Allergien? Seid ihr süchtig nach Lebensmitteln? Oder was ist mit Lebensmittel und Sex bei euch? Steht ihr auf bestimmte Lebensmittel, die ihr so in eure Sexspielchen mit einbaut? Gurken, Sahne, Mehl, Honig oder was weiß ich, der Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. Benutzt ihr Lebensmittel für eure erotischen sexuellen Spiele? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Anneliese und Anneliese ist 71 Jahre alt. Ja, ja. Ja, ja. Mit erotischen Dingen kann ich leider nicht dienen. Nee, ist aber, ja geil. Erzähl. Ja, aber ich habe eine Harnröhrenverengung und muss von Zeit zu Zeit immer zum Urologen das ja durchstoßen lassen. Und dann kommt das so intervallweise, wenn das so zuwächst, ne? Ja. Und dann ist das ganz schwer, da muss ich mich ganz schnell beeilen, gleich zum Urologen und hatte vorher auch Knoblauch gegessen. Und dann musste ich auf diesen Stuhl da drauf und ja, da war er da am Werkeln und auf einmal kam dann der Urin wieder, nicht? Ja. Und da stank das nach Knoblauch. Er ist fast vom Stuhl gefallen. Der Arzt, nicht? Sag mal, erklär mir das mal mit dieser Harnröhrenverengung. Ja, die Harnröhre wächst zusammen. Die wächst zusammen? Das ja, sind keine Kristalle, das ist Gewebe, das sind keine Kristalle. Nein, die wissen nicht woher. Das kann sein, dass da irgendwie ein Tumor nicht, so irgendwie so ein... Wucherungen? Ja, so eine Art Gewächse, Wucherungen. Ja, ja. Ich habe ja auch entbunden als junge Frau und so ja weiter, dass sich da was abgesetzt hat. Und das ist ganz plötzlich gekommen. Aber nicht? Das ist eigentlich nicht weiter schlimm, nur für dich unangenehm. Das ist furchtbar, wenn das ist und die Blase ist voll. Ja, das glaube ich. Dann sonst den Kalk von der Wand. Das glaube ich. Aber es wächst doch sicher allmählich zu, sodass du vorgewarnt bist. Ich muss das wieder zum Arzt. Das ist gar nicht so allmählich. Allmählich hält sich das so hin. Mhm. Auf einmal ist es dicht. Und das heißt, es kann also passieren, dass du irgendwann auch an einem Feiertag oder Sonntag. Ja, das ist, ich habe ja eine Zusatzversicherung bei der Krankenkasse ja und dadurch kann ich nicht privat laufen. Das heißt, du gehst dann ins Krankenhaus, ja. Und dann muss das gemacht werden. Ja, sofort. Ja, das wird ambulant. Das hält ja kein Mensch aus. Ja, das wird ambulant gemacht. Mit einer örtlichen Betäubung, oder? Ja, also da haben sie auch schon noch mehr dran gemacht. Mal, ich hatte schon mal 8 Monate einen Schlauch in den Bauch drin gehabt, das war, die Ärzte kommen damit manchmal selber nicht zurecht, die finden nicht das Lustbein. So, und dann ist das verstoßen und dann ist das blutig und dann muss das ausheilen und dann kommen noch alle möglichen Aber Sachen dran. In der Regel kannst du danach wieder direkt nach Hause, wenn es gemacht wird. Ja, nein, nicht, also wenn diese Operationen anstehen, nicht, da muss ich anderthalb Tage noch drin bleiben. Achso, so also eine kleinere Aufenthalt. Also ich empfinde das als kleiner, es waren noch schon größere Sachen, aber das ist immer dreht sich das um diese Harnröhre. Ja. So, und da hattest du einmal sehr viel Knoblauch gegessen und der Arzt wäre fast vom Stuhl gekippt. Ja, oder und er hat mich fertig gemacht. Also das war ja das Schlimmste. Wie hat er dich beschimpft, weil du das... Ja. Aber wie kann er das? Du wusstest ja doch nicht, dass das passiert. Das ist ja auch nicht gut, dass er das getan hat. Ja. Ich sage, ich habe gar nicht dran gedacht. Also ich bin ja so ein Knoblauch-Fan, bin ich gar nicht. Aber es war zufällig, dass ich das gegessen habe. Nicht? Hat er dich beschimpft, der Arzt? Das ist auch eine also, er hat mich nicht direkt beschimpft. Aber er war ein bisschen... Er war sehr, sehr aufgebracht. Ja. Er sprang vom Stuhl an. Sie stinken. Ich kann es mir ja vorstellen. Das sollte er aber gewohnt sein als Arzt. Ne? Na ja, du ist es ja auch, ich meine, wenn beim älteren Menschen ist das immer schlimmer als beim jüngeren Menschen. Ja. Ist das immer netter, nicht? Ja, ja, natürlich, ja. Hast du es denn jetzt, hast du eine Weile Ruhe, meinst du? Oder? Ich müsste allerdings alle 3 Monate hingehen. Mhm. Aber das verschiebt sich auch immer. Manchmal gehe ich schon, da habe ich das Gefühl, dann gehe ich schon nach 4 Wochen hin. Ach so, nicht? Ich habe auch schon weinend beim Professor in der Klinik gesessen. Mhm. Und weil das nicht hin und nicht her ging, nicht, das ist wohl auch mit seelischen Bedingungen, hängt das auch, weil man Angst hat. Ja, natürlich, man ist ja verkrampft dann und so, kann ich mir vorstellen, eine sehr unangenehme Sache ist. Ja, na ja, sicher. Also, Das heißt, du sollst vielleicht ein bisschen weniger Knoblauch generell essen, nein, ne? Ich esse ja gar nicht. Falls es wieder passiert. Ich nehme ja auch Rücksicht drauf. Ja, klar. Und ich hatte früher sowieso das nicht gemocht, auch nicht riechen können. Ja. Bisher geht es ja wie mir, ne? Ja, ja, ja. Aber nun mit der Zeit, mit den Jahren, man gewöhnt sich daran. Ja, ja, na klar. Na klar. Naja, nicht? Anneliese. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Melanie, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Melanie. Was hast du mir Schönes oder nichts Schönes zu erzählen? So, und zwar meine Tochter, die ist 5 und hat Neurodermitis, Lebensmittel und Staub. Moment, wie lange sagen wir? Also sie hat Neurodermitis? Ja. Und was heißt Lebensmittel? Lebensmittelallergie oder was? Lebensmittelallergie, ja. Eine Lebensmittelallergie und das dritte war? Stauballergie. Auch Neurodermitis, Stauballergie. Achso, das hängt zusammen. Neurodermitis, Staub und Lebensmittelneurodermitis. Ja. Achso, wusste ich nicht. Mhm. Es gibt doch verschiedene Arten von Neurodermitis, zum Beispiel Windeldermitis oder so. Das heißt also, wenn die Kleine in Kontakt kommt mit Staub, dann bricht die Hausstaub, dann bricht die Neurodermitis noch schlimmer aus, oder? Ja. Sie kriegt dann einen permanenten Juckreiz. Mhm. Das ist der blanke Horror für das Kind. Sie ist 5 Jahre alt und... Fürchterlich, bei so einem kleinen Kind, ja. Ja, und jetzt verbietet diesem Kind, es darf keine Süßigkeiten essen. Mhm. Genau, also welche Lebensmittel sind denn das? Die welche? Das sind Äpfel, Mandarinen, Orangen, überhaupt Zitrusfrüchte und jetzt bei Süßigkeiten ist es Schokolade, Bonbons. Mhm. Also genau das, was kleine Kinder gerne essen und... Ja. Leidet auch regelrecht unter Schlaflosigkeit, weil durch diesen Juckreiz wird die nachts wach und ja, dann das ist Horror. Ist denn die Neurodermitis, entschuldige, wenn ich das so frage, weil ich das nicht genau weiß, ist die ausgelöst worden durch ein bestimmtes Lebensmittel oder durch den Staub? War sie da zum ersten Mal da oder wird sie dadurch nur noch verstärkt? Also bei ihr fing es an mit einem 1,5 Jahr. Mhm. Und von da an wusste ich ja gar nicht, was es ist. Weil es hat, das musst du dir so vorstellen, es sieht aus wie Windpocken oder Masern. Mhm. Und es hat sie dann am ganzen Körper, aber an Kniebeuge, Armbeuge, am Hals, also da wurde am meisten Schweiß. Also das kann sein, dass damals schon der beispielsweise Hausstaub diese Krankheit in Gang gesetzt hat. Kann das sein? Ja. Ja. Aber die Ärzte haben das doch bestimmt schnell erkannt, ne, was es ist. Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, ich war bei 2 verschiedenen Hautärzten. Mhm. Die sagten, es wäre eine Sonnenallergie. Ach, das kann man nicht glauben, dass Hautärzte das nicht erkennen, nicht diagnostizieren können. Es ist aber Tatsache. 2 Hautärzte, die meinten, es wäre eine Sonnenallergie. Mhm. Und ich habe es dann halt beobachtet und von der Sonne konnte es nicht sein, weil wenn sie im Sommer im Planschbecken war oder so, halt eingerieben mit Sonnenmilch und kam keine Reaktion. Und dann haben wir halt mal getestet, als ich dann beim dritten Hautarzt war und der sagte mir sofort, typischer Fall von Neurodermitis. Wie alt war sie da, als es dann erkannt wurde? So 2. 2. Mhm. 1,5. Was macht ihr dagegen? Es gibt verschiedene Cremes. Und zwar war ich mit ihr, als sie 3 Jahre alt war, in einer Hautklinik in Alsenau bei Michelbach. Mhm. Und da wurde sie 3-mal am Tag eingerieben. Morgens nach dem Aufstehen, mittags nach Mittagessen und abends vor Bettzeit. Und zwar war das eine Zehrpaste. Mhm. Richtig zehrhallig und das stimmt. Es stinkt sehr. Und jetzt hatte sie vor 4 Wochen einen ganz schlimmen Ausbruch von dem Neurodermitis, dass der Juckreiz so schlimm war, dass es blutig, also überall. Ich stelle mir das so schwierig und so schlimm vor bei so einem kleinen Kind. Man kann dem kleinen Kind ja nicht sagen, du darfst dich nicht kratzen. Das kann man ja fast einem Erwachsenen nicht sagen. Manch ein Erwachsener kann ja auch nicht die Kraft aufbringen, um sich nicht zu kratzen. Ja eben, wenn es juckt, dann juckt es. Dann juckt es, genau, dann kratzt man ja. Und dann wird es blutig. In dieser Hautklinik war auch Psychologin dabei. Mhm. Da waren auch dann so dieses Muttergespräch zwischen der Psychologin und mir. Mhm. Und die Tochter war auch dabei. Und die hat mir dann den Rat gegeben, wenn sie anfängt zu kratzen, dass der Juckreiz so schlimm ist, ich soll sie gar nicht dran erinnern, sondern einfach kratzen lassen, bis das Blut läuft und dann ist gut. Ach. Und es sieht aber dann auch so schlimm aus, dass sind dann so richtige Schorfwunden. Aber das ist aber auch ein Ratschlag. Kann man das als Mutter durchhalten, dass man zuguckt, wie das Kind sich blutig kratzt und das Blut runterrinnt? Nun, es steht ja Weihnachten vor der Tür. Ja. Und das ist ja auch eine Zeit der Leckereien für die Kinder, auch für die Erwachsenen. Mhm. Wie gehst du denn mit dem kleinen Mädchen jetzt um, dass es gar nichts zu naschen kriegen kann? Und ja, das ist halt schlimm. Und ich habe jetzt halt gemerkt, diese Diabetiker, Gebäck oder Schokolade und so oder Säfte, das geht, weil das ist Süßstoff und nicht pur Zucker. Und das verträgt sie? Und das geht, ja. Ja, immerhin, dann kann sie ja die Diabetiker-Schokolade... Gibt es da auch so Weihnachtssachen? Es gibt Gebäck davon, ja. Mhm. Ist sie aber durch diesen Süßstoff, der treibt ja dann wieder. Und ist ja Glucose und so, ist ja auch wieder nicht gut für den Damm. Und jetzt, wo die Nikolauszeit war, und da habe ich halt gesagt, kauft ihr lieber was zum Spiel oder so Märchenkassette oder so, ist auch ganz gut. Ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn sie mit anderen kleinen Kindern zusammen ist und die essen dann sowas und sie darf das nicht. Versteht sie das? Ein gutes Beispiel ist Kindergarten. Mhm. Wenn die Kinder Geburtstag haben, ist normal, dass die Muttis Kuchen machen und sie muss dann halt entweder Kekse von zu Hause mitnehmen oder dann halt... Aber das ist für dich als Mutter und als Hausfrau doch auch sicher sehr, sehr, sehr anstrengend. Das heißt, du musst die ganze Ernährungsplan musst du sehr bewusst gestalten und du musst ja immer zu putzen bei euch zu Hause, ne? Ja. Das sind nicht ein kleines Stäubchen. Kein Teppichboden. Mhm. Sie hat jetzt über die Krankenkasse Bettwäsche bekommen, Allergiker-Bettwäsche. Die man so waschen und kochen kann und... Ja. Ja. Kein Teppichboden, gar nichts. Wie oft putzt du das Zimmer von ihr zum Beispiel? Jeden Tag. Stofftier oder so darfst du benutzen. Da gibt es eine Möglichkeit, um die Milben in Grenzen zu halten, sage ich jetzt mal, und zwar in Plastiktüte und dann so 2 bis 3 Tage im Tiefkühlfach. Dann kann man 14 Tage damit spielen und dann dasselbe wieder von vorne. Dann kommt der arme Petsy-Bär immer ins Tiefkühlfach für ein paar Tage. So die Verabschiedung für 4 Tage. Und geht denn die Kleine den Petsy schon mal besuchen dann im Tiefkühlfach? Macht sie schon mal die Tür auf und sagt Hallo? Und nee, es reicht eigentlich so die 4 bis 5 Tage und dann ist wieder gut. Sie sagt dann, er ist in Urlaub und sie nimmt mit Humor für die 5 Jahre, also sie nimmt mit Humor. Ja, also kleine Kinder sind oftmals tapfer, mehr tapfer als erwachsene Leute. Ne? Ja, aber es ist auch eine selige Belastung für mich, weil ich habe eigentlich so den 24-Stunden-Job. Ist das dein einziges Kind oder hast du noch ein Kind? Nee, ich habe noch eine Tochter, die ist jetzt 1,5. Die ist hoffentlich die gesund. Die hat gar nichts. Ich hatte gerade nicht richtig verstanden, hat sie diesen Ausschlag, diese Pusteln auch im Gesicht? Ja. Oder? Also am gesamten Körper? Am ganzen Körper. Die Hände, die sehen bei meiner Tochter aus wie von einer Frau mit 60. Wird sie da nicht auch schon gehänselt im Kindergarten? Ja, aber sie weiß ich zu verteidigen. Mhm. Und sie hat halt Allergie und ja. Das wird natürlich auch noch in der Schule dann so ein Thema werden, ne? Wenn sie in die Schule geht, dass die Kinder auf Distanz gehen und sich vielleicht ekeln vor ihr und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Also, ein trauriger Aspekt zum Thema Lebensmittel, dass die Kleine überhaupt nichts Süßes essen kann, weil sie diese schlimme Krankheit hat. Ich wünsche euch alles Gute, Melanie. Dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Adelheid, 52 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Adelheid. Guten abendlichen Morgen, ja. Domian. Domian, ich habe eine Geschichte zum Vegetarismus bzw. zur Notwendigkeit, dass manche Menschen doch lieber Fleisch essen sollten. Ah, lieber Fleisch essen sollten? Ja, wirklich. Ja. Also ich bin eingefleischter Vegetarier. Ja. Eine. Mhm. Also Vegetarier, da gibt es ja so viele verschiedene Facetten. Nee, nicht Vegarier. Nicht Veganerin bist du nicht. Also du isst Käse und trinkst Milch und sowas alles. Ja, das mache ich alles. Isst auch schon mal ein Eichen aber und so. Es gibt kein Fleisch, ein Ei gibt es auch, aber es gibt absolut kein Fleisch. Ja. Für mich. Für dich. Ich respektiere, dass andere das brauchen, also auch zum Beispiel mein Sohn oder mein Mann das gebraucht hat. Der schleppte wäschekörbeweise, ich übertreibe diesmal nicht, Fleisch an. Der Kühlschrank war immer bis oben hin vollgestopft mit Fleisch, sodass ich auf die Formel gekommen bin, ich muss dagegen ankochen. Es war widerlich für mich. Ja. Gut. Aber ich koche sehr gut vegetarisch, so gut, dass man das wirklich nicht merkt. Der Durchschnittsbürger merkt es nicht, lass mich dass eben kein fragen. Fleisch drin ist. Lass mich eben fragen. Warst du schon Vegetarierin, als du noch für deinen Mann und deinen Sohn Fleisch zubereiten musstest? Ja, war ich schon. Warst du schon? Mhm. Dann also ist es ja besonders eklig. In der Kindheit sowieso, bis zum Abitur und dann habe ich allerdings gelegentlich Fleisch gegessen und dann hinterher, später in der Ehe, bin ich wieder Vegetarier. Achso, das hat also eine große Tradition bei dir, also eine biografische Tradition, dass du so Vegetarier. Könnte man es nennen, ja. So, du kochst du so gut, dass man das kaum unterscheiden kann? Also selbst mein Mann konnte das nicht unterscheiden und dann habe ich das 14 Tage durchgehalten. Mhm. Es hat ihm vorzüglich geschmeckt. Aber wie aber er wurde immer aggressiver. der wurde... Das ist auch ein Löwe, ne? Halt, erste Frage, bevor du das mit der Aggressivität erklärst. Wie hast du das gemacht, wenn er sagte, ich möchte ein Stück Rindfleisch? Nee, oder? Das sagte der nicht. Der aß diese köstlichen Gerichte. Ja, hast du mit Soja und sowas gearbeitet? Ja, genau, mit Soja. Ah, da kann man gut schummeln, ne? Das schmeckt wirklich fast wie Fleisch. Das kenne ich auch. Ja. Pilz, Gulasch. Ja. Und, es schmeckt fantastisch. Wenn man dann eine leckere Soße zu macht. Selbstgemachten, ne? Spätzle und Rotkohl. Du merkst es ja, nicht. Ja, das glaube ich. Also er hat es nicht gemerkt. So, aber er ist aggressiver geworden. Aber sag ich dir, na, aber wie verrückt. Aber wie kann das sein? Und dann, du, der brauchte Fleisch. Nach 14 Tagen habe ich ihm auch ohne was zu sagen wieder Fleisch serviert. Ja. Also diese Spätzle mit Rotkohl, Sauerkraut und Klöße, ja, mit diesem Gulasch gemacht, nicht? Ja. Diesmal war Fleisch drin. Echtes Fleisch. Dieser Mann Echtes. Wurde absolut friedlich. Ach. Und nun ist Folgendes eingetreten. Er hat jetzt ganz, ganz große, also dann haben wir uns getrennt, beziehungsweise er hat sich von mir getrennt. Aber nicht wegen der Kochkunst. Vegetarischen Kochens, ich weiß es immer noch nicht bis heute. Ach so. Wieso? Und dann hat sich eine Darmkrankheit herausgestellt und jetzt muss er vegetarisch essen. Mhm. Und nun ist er wieder wahnsinnig aggressiv, was ich in den Scheidungsauseinandersetzungen merke. wie kann man das irgendwie biochemisch erklären? Vielen Dank. Mir hat ein Freund, der ist Arzt, der hat das gesagt. Also dem fehlen ganz bestimmte Stoffe. Und die brauchen manche, vor allen Dingen Männer offenbar. Ja, mir ist ja manchmal auch so nach einem Stück Fleisch. Siehste? Dann muss ich das haben. Siehste, nimm es dir bloß, dann lässt du die Frauen in Ruhe. Aber das ist ja eine interessante Frage, so also an einen Chemiker, vielleicht einen Lebensmittelchemiker, ob das wirklich so ist, ob es da Stoffe gibt, die einen irgendwie beruhigen im Fleisch und ob man die braucht oder gibt vielleicht sogar Entzugsentscheidungen. Ja. Vielleicht, irgend sowas, ne? Ja, also so war das. Das war eindeutig so zu spüren. Aber das ist natürlich jetzt, wenn ihr in den Scheidungsauseinandersetzungen seid, auch nicht gerade von Vorteil für dich, wenn er so aggressiv ist, ne, oder? Nein, nicht, aber ich sehe das eigentlich nur unter dem therapeutischen Aspekt. Achso. Also ich kann damit umgehen. Du kannst damit umgehen. Jetzt hast du den, du hast gerade gesagt, dein Sohn brauchte das auch immer mit dem Ja. Fleisch. Hast du denn bei dem dieselbe Bemerkung, dasselbe Nein, Bemerkung? Das habe ich nicht. Nein. Aber ich bin also nicht so, dass ich das anderen verbiete. Nicht nur, weil die Frage war anders gemeint. Ist dein Sohn auch aggressiv geworden, nachdem er kein Fleisch mehr bekommen hat? Nee, der hat ja immer Fleisch bekocht. Ach, den hast du dann nicht so heimlich vegetarisch bekocht? Nein, nee, und als Kind war das also bei ihm kein Problem, nicht? Mhm. Aber, er hat bis zum 22. Lebensjahr hier gewohnt und da hat er immer Fleisch gekriegt, wenn er das brauchte. Also nicht immer, nicht jeden Tag. Ja, also... Das ist jetzt sehr aufschlussreich gewesen. Es gibt uns Gedankenanstöße. Ne? Oh, schön. Und die deutsche Fleischindustrie wird dir danken, dass du das jetzt so erzählt hast. Ja, ne? Ich fürchte. Ja, du fürchtest das. Ich fürchte das wirklich. Ja. Also ich finde auch, ich will jetzt auch mal nicht hier so große Reden schwingen für Fleisch, dass man das durchaus auch reduzieren sollte. Ne? Ja. Also wenn man an die Massentierhaltung denkt, oh, das ist alles schon sehr schrecklich. Also, ja, ich glaube, wenn viele Menschen sich Filme über die Schlachthäuser und die Massentierhaltung anschauen würden, würden sie von alleine den Ekel kriegen. Genau, also wenn die Tiere ordentlich gehalten werden, dann ist es okay. Ja. Ne? Dann, also ich habe in der Verwandtschaft Bauern, da weiß ich, die gehen ordentlich mit den Tieren um und dann kann man das auch guten Gewissens essen. Ne? Ja, obwohl, du, eine andere Story, die möchte ich dir unbedingt noch erzählen. Bitte, ja. Also wir sind, als Kinder haben wir nur Weihnachten Fleisch bekommen, nicht? Und damals hatten wir dann so einen Truthahn, mit dem haben wir Zwillinge immer Reitturnier gespielt. Und eines Tages kam Weihnachten und meine Mutter servierte diesen Truthahn auf einem riesen Porzellanstück mit goldenem Rand. Und mein Bruder fragte, ist das Hans? Meine Mutter sagte, ja, das ist Hans. Und alles fing an zu weinen. Und sie musste den raustragen. Jetzt ist mir klar, warum du Vegetarierin geworden bist. Ja, ja. Na, das hat natürlich tiefe Furchen hinterlassen. Ja, ja, natürlich, nicht? Und dann hat sie den eingemacht und nochmal serviert und brach in Tränen aus, als wir wieder fragten, ist das Hans? Und sie sagte, aber der hat doch siebenerlei Fleisch. Keiner hat Hans je essen mögen. Nee, aber die Mutter hat Hans gegessen. Nee, nee, auch nicht. Nee, es war vorbei. Mein Gott, hätte Hans noch schön leben können, eine Weile. Hätte schön Reitturnier weiter mit uns. Mit euch. Adelheid, bist du eine tolle Gesprächspartnerin. Ich danke, dass du danke mit mir gesprochen hast. Ich gebe das Kompliment zurück. Sehr nett von dir. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Peter, 54 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Peter. Hallo, Domian. Ja, ich grüße dich. Grüß dich auch. Ja, auch zum Thema Lebensmittel. Ja, Lebensmittel, aus der asiatischen Welt hätte ich was zu erzählen. Magst du asiatische Küche? Ja, durchaus, ja. Durchaus, ne? Ja, ja. Mag ich eigentlich auch ganz gern. Aber ich habe da ein paar Erfahrungen gemacht, oder ja, sagen wir mal eine Erfahrung gemacht, die hat mir das alles verdorben. Ich war mal vor ein paar Jahren in Singapur und da haben mich die Geschäftspartner dort eingeladen und haben gedacht, sie müssten was ganz Besonderes für mich tun und haben mich in ein Restaurant gebracht, wo man lebendes Affenhirn isst. Ich ahnte es schon. Das hab ich, ahnte schon. Ja, ich habe das in der Zeitung, irgendwo eine Reportage in der Zeitung mal gelesen darüber. Lebendes Affenhirn. Ja. Erzähl mal, wie die das gemacht haben. Die haben den lebenden Affen an den Tisch gebracht. Das war ein Spezialitätenrestaurant in Singapur. Da gibt's nur sowas. Die haben da so große runde Tische, in der Mitte ist ein Loch. Und da wird von unten der Affe drunter geschnallt. Der wird von unten festgemacht, sodass nur der Oberschädel rausguckt aus dem Tisch. Und dann wird dem lebenden Affen das Gehirn aufgesägt mit so einer Handsäge. Also am Tisch wird der Schädel gesägt. Ja, ja. Was ja auch schwierige Arbeit ist, ne? Ehe so ein Schädel durch ist. Ja, die haben halt anscheinend ganz gute Sägen dort. Schreit denn dieser Affe nicht wie wahnsinnig? Natürlich schreit er. Das ist ja das Schlimme daran. Dass der Affe natürlich schreit und brüllt. Nur der ist von unten festgeschnallt und kann überhaupt nichts tun, der kann nichts machen. Und von oben wird der Schädel aufgesägt, die Schädeldecke abgenommen, sodass das Gehirn frei liegt. Und dann löffeln die Leute mit ihrem Löffel das Gehirn aus dem lebenden Ist das heftig. Ist das heftig, ist das heftig. Ja, das fand ich auch sehr, sehr heftig und sehr hässlich. Hast du das auch probiert? Nein, ich habe es nicht probiert. Ich konnte das nicht. Ich habe dann das Lokal verlassen und habe gesagt, ich kann das nicht. Ich habe zwar schon alles Mögliche gemacht in Asien, Schlangenblut getrunken und alles Mögliche und so fort. Aber das konnte ich wirklich nicht. Am lebenden Affen das Gehirn auslöffeln. Unglaublich, ja. Ich habe, wie gesagt, das schon mal gelesen und ich war entsetzt, als ich das gelesen habe. Ja. Löffeln die das einfach so roh oder tun die da irgendeine Soße noch drauf oder sie bei Austern, irgend so Zitrone oder irgendwas, oder wird es wirklich pur gegessen? Ja, da kommt schon so ein bisschen Gewürze drauf. Das ist jetzt keine Zitrone wie bei Austern, sondern die asiatischen Gewürze, wo man nicht genau weiß, was es ist, die auch zum Teil ganz anders schmecken und sehr fremdartig schmecken. Waren deine Gastgeber beleidigt, als du rausgegangen bist? Nee, ich glaube, die haben das verstanden. Weißt du, für die ist das wahrscheinlich was ganz Besonderes und irre teuer und weiß ich was. Ich denke mal, sie haben das verstanden. Ich habe denen gesagt, ich kann das nicht und bin dann rausgegangen. Peter, die Sendung ist zu Ende. Ich danke für deinen Anruf. und für die schreckliche Geschichte, die wir gehört haben, aber so, das gibt's halt nur auch auf der Welt. Die Sendung ist gleich nicht. Wir werden rausgeworfen. Alles Gute, tschüss. In der Technik, Leo Scholten, morgen 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen, offene Telefon-Talkshow. Gute Nacht, bis dahin, ciao.